Glas, ihr Bier. Nein, sie sind nicht mehr hier. Denn sie trinken jetzt lieber woanders ihr Bier. Oh yeah! Sie sitzen jetzt bei Reiche drum und quatschen den ganzen Tag nur dumm. Was soll man dazu sagen? Man muss das doch hinterfragen. Sie sind wieder hier und trinken in unserem Garten Bier. Die ganze Nacht war lauter Krach und ich war natürlich wach. Die Typen sind alle Phänologen und noch ein paar arbeitslose Meteorologen. Und trinken in unserem Garten Bier. Die ganze Nacht war lauter Krach und ich war natürlich wach. Die Typen sind alle Phänologen.